Es soll zwischen uns ausgesprochen sein und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Diese und einige wenige folgende Sätze haben die sogenannten Posener Reden berühmt gemacht. Im Rathaus der zu jener Zeit ins Deutsche Reich eingegliederten polnischen Stadt erklärt Himmler den führenden Mördern, dass man die verdammte Pflicht der Endlösung erledigen müsse. Was er dann sagt, ist schlicht große Lamoyanz, großes Pathos und großer Wahnsinn. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet, sagt ihnen jeder Parteigenosse. Wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Fußnote: Zur Geschichte der Posener Reden gehört leider auch ein Rattenschwanz an Lügen. Allen voran der berüchtigte Holocaust-Leugner David Irving, der behauptet, die Passagen zur Judenvernichtung seien mit einer anderen Schreibmaschine in das Typoskript eingefügt und mit anderer Schrift nummeriert worden. Oder aber Himmler habe die Ausrottung der Juden nur als Metapher verwendet. Andere Leugnungen erzählen die besonders kreative Variante, dass ein von den Alliierten nach 1945 bestellter Stimmenimitator die erste Rede gesprochen habe und so weiter und so fort. Ende der Fußnote. Zwei Tage später ergänzt Himmler: Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Für die Organisation, die den Auftrag durchführen musste, war es der schwerste, den wir bisher hatten. Zu diesem Zeitpunkt ist die deutsche Wehrmacht bereits in der Defensive. 1943 gilt in der Rückschau als das Jahr, in dem sich das Blatt gegen die vorher geradezu mythisch siegreiche deutsche Armee wendet. Im Januar beschließen die Alliierten auf der Konferenz von Casablanca ein einziges Kriegsziel, die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Der Sieg der Sowjetunion am 2. Februar 1943 in der Schlacht von Stalingrad leitet die Niederlage im Osten ein. US-Präsident Franklin D. Roosevelt kündigt kurz darauf die Strafverfolgung aller deutschen Hauptverantwortlichen für Krieg und Völkermord an. Als alliierte Truppen am 7. Juli auf Sizilien landen und Italien nach dem Sturz des Diktators Benito Mussolini am 7. September einen Waffenstillstand mit den Alliierten verkündet, muss den SS-Führern zum ersten Mal seit Beginn des Krieges dämmern, welches Schicksal ihnen blühen könnte. Himmler ist als Reichsführer SS ihr oberster Kommandant. Über ihm steht nur noch Hitler. Unter Himmlers Anleitung wurden schon bis 1943 Millionen Juden und Jüdinnen ermordet, verschleppt oder vertrieben. Die Todesmaschine läuft auf Hochtouren und soll in den kommenden Monaten noch ausgebaut werden.